Kundgabe 5710. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1953. Buch der Bücher. Gottes Wort. Die Schrift, die von mir zeuget, würde vollauf genügen, den Menschen meinen Willen zu künden. Sie würde sie auch zum Licht führen, zur Erkenntnis, wenn mein Wille befolgt würde, und sie würden zur Seligkeit gelangen. Doch diese Schrift, das Buch der Väter, hat für viele Menschen ihren Wert verloren. Es ist für sie nicht mehr das Buch, das ihnen mein Wort vermittelt, weil ihre Glaubenslosigkeit auch den Ursprung der Schrift betrifft, weil sie nicht glauben können, dass mein Geist wirksam war in meinen Jüngern und dieser Geist sie veranlasste, niederzuschreiben, was ich selbst getan und gelehrt habe, als ich auf Erden wandelte. Und darum bewerten sie dieses mein Wort nicht, wie sie es bewerten müssten, als Kundgabe meines Willens, der von den Menschen Erfüllung der Gebote verlangt, der Gottes- und der Nächstenliebe. Würden sie nur diese zwei Gebote anerkennen, als von mir den Menschen gegeben und nur sich bemühen, diesen zwei Geboten gemäß auf Erden zu leben, dann würden sie auch sicher bald das Verständnis finden für die Richtigkeit und Wahrheit aller anderen Lehren, die meine Jünger in meinem Auftrag niedergeschrieben haben für alle Menschen. Sie leben aber nicht in der Liebe, und darum geht ihnen das Verständnis für alles ab, was die Schrift enthält. Und darum zweifeln sie auch den Ursprung an. Sie erkennen nicht mich als Ausgang des Wortes, das von mir zeuget. Sie sollen aber dennoch von meinem Wort unterrichtet werden. Sie sollen dennoch um meinen Willen wissen und also direkt hingewiesen werden auf den, der sich äußert in vielerlei Weise. Sie sollen wissen, dass es mir möglich ist, zu jeder Zeit mein Wort zur Erde zu leiten, dass ich jederzeit Menschen belehre durch den Geist, wie ich auch meine Jünger belehrt habe, als ich nicht mehr unter ihnen weilte im Fleisch. Sie sollen wissen, dass der Vorgang der Ausgießung des Geistes nicht ein einmaliger war, der sich nur an meinen Jüngern vollzog, sondern dass ich immer wieder meinen Geist ausgieße in ein geöffnetes Gefäß, dass ich in gleicher Weise, wie einst meine Jünger jederzeit Menschen belehre und ihnen also mein Wort zuleite, das wieder nur meinen Willen kundgibt, in der Liebe zu leben, um dann als Folge der Erfüllung meines Willens den Menschen in alle Wahrheit zu leiten, ihm den Zusammenhang des Geschaffenen mit seinem Schöpfer, die Bestimmung und das Ziel alles dessen zu erklären, was dem Menschen ersichtlich ist, ihm also ein umfassendes Wissen zu schenken, das für die Seele hellstes Licht bedeutet und den Weg zum ewigen Leben finden lässet. Durch die Zuleitung meines Wortes bezwecke ich nur, dass der Mensch sich zur Liebe gestaltet. Auch die Schrift lehret immer nur die Liebe. Also muss auch ihr Ausgang von mir selbst sein, der ich die ewige Liebe bin. Weil die Liebe aber erkaltet ist unter den Menschen, sind diese auch nicht mehr fähig, den inneren Wert dessen zu erkennen, was geschrieben steht. Sie sind blind im Geist und bar jeder Urteilsfähigkeit. Darum sollen ihnen nun wieder lebendige Vertreter meines Wortes gegenübertreten, die ihnen zwar nichts Neues bringen, doch das Alte mit Überzeugungskraft vertreten und aufs Neue beweisen können. Nämlich, dass die Liebe das erste Gebot ist, das zu erfüllen ich fordere. Und dass alles weitere Wissen, die höhere Erkenntnis um die Wahrheit, erst aus der Liebe hervorgeht. Es soll das Wort von mir wieder verstärkte Ausbreitung finden. Denn wieder sage ich zu meinen Jüngern, die ich selbst mir erwählt habe, gehet hinaus in die Welt und lehret alle Völker. Denn die Menschen müssen mein Evangelium hören. Sie müssen wissen, dass die Schrift nicht verworfen werden darf, dass sie die Wahrheit enthält, die ich selbst meinen Jüngern durch den Geist verkündet habe. Sie sollen wissen, dass ich immer und ewig das gleiche Wort zur Erde leite und dass mein Wort bestehen bleibt, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Amen.